Ein Klassiker, der heute noch so manche Diskothek und Club erschüttern lässt. Unerreicht die deutsch-französische Formation Liaisons Dangereuses mit Los Ninos del Parque. Gerade noch habe ich von der neuen deutschen Welle gesprochen. Das war die Zeit, als über Deutschland wirklich so eine Art kreative Welle ging, bei der viele Bands auch wieder Deutsch sangen und wieder zeitgemäße Musik spielten, die natürlich in die frühen 80er passte. Ein Beispiel einer NDW-Gruppe ist die Gruppe Ideal mit ihrer Liebeserklärung an Berlin aus dem Jahre 1980.